Der Zombie starrte Peter aus einem hervorquellenden Auge an. Seine Haut war übersät von Geschwüren und hing in blutigen Fetzen vom Schädel. Von allen Seiten grinsten zahnlose Münder, funkelten rote Augen, schimmerten bleiche Schädel. Plötzlich legte sich eine Hand auf seine Schulter. Was kann ich für dich tun? Mich das nächste Mal nicht so erschrecken. Es ging durch und durch. Ich weiß, funktioniert immer. Wundert dich das? Hier kommt einem ja schon das Grauen, wenn man sich nur umsieht. Arbeitest du hier? Ja, ich bin Roxanne. Der Laden gehört Kathy Goldberg, der einzigen Maskenfachfrau von Santa Monica. Peter Shaw. Ich weiß. Ich kenne dich aus der Zeitung. Ihr habt doch vor kurzem diesen Museumsfall aufgeklärt. Ja, heute bin ich auch privat hier. Ich brauche eine gruselige Maske. Für Halloween? Genau. Hi, Roxanne. Mr. Moore. Ist Mrs. Goldberg nicht da? Kommt gleich wieder. Morgen ist es soweit, nicht wahr? Morgen erscheint ihr neues Buch. Es sind keine Bücher, Roxanne. Es sind Heftchen. Für mich sind es Bücher. Ihr letztes hat mir wieder sehr gut gefallen. Nicht nur dir. Was heißt das? Jemand hat mein eigenes Grab angezündet. Peter schoss mit dem Rad durch die Einfahrt des Schrottplatzes. Bevor er die Zentrale betrat, zog er sich eine Zombie-Maske über den Kopf. Dann riss er die Tür mit einem Ruck auf. Wahnsinnig originell, Peter. Und warum kommst du so spät? Ihr könnt einem aber auch jeden Spaß verlieren. Warum seid ihr nicht erschrocken? Weil wir dich durch das Periskop gesehen haben. Gemein. Aber der Zombie kommt doch cool, oder? Ach, für die Halloween-Party bei Jeffrey. Ja, kommt ihr mit? Na klar. Ich mache ein Foto von dir und bastle mir daraus eine Peter Shaw-Maske. Den Unterschied wird man kaum bemerken. Den Zombie habe ich gerade in Santa Monica gekauft, in einem irren Laden. Außerdem habe ich dort ein sehr seltsames Gespräch mitbekommen. Erzähl. Ein Mr. Moore kam in den Laden. Er ist Schriftsteller oder so und erzählte Roxanne, der Bedienung, jemand habe sein Grab angezündet. Wie bitte? Hieß der Mann Moore? Vielleicht war es Aaron Moore. Wer zum Teufel ist Aaron Moore? Besser bekannt als Hawk Knight, der Autor der Reihe Dämonenfeuer. Dämonenfeuer? Das sind doch diese Groschenromane, oder? Literarischer Schund. Justus Jonas von den drei Detektiven? Ja, der ist hier. Augenblick. Für dich, Peter. Ja, Peter Shaw? Ich habe einen Fall für euch. Worum geht es denn? Mr. Moore hat Probleme. Jemand terrorisiert ihn. Du musst wissen, er ist... Schriftsteller. Er schreibt diese Groschenromane. Literarischer Schund. Das ist kein Schund. Das sind hervorragende Romane. Heftchen. Hast du jenen Dämonenfeuerband gelesen? Nein. Halt dich mit deinem Urteil gefälligst zurück. Was ist? Nehmt ihr den Fall an? Wir wissen ja noch nicht mal, worum es genau geht. Um ein brennendes Grab. Aber es ist besser, wenn Mr. Moore euch die Geschichte selbst erzählt. Er will die Dienste der drei Fragezeichen in Anspruch nehmen. Wenn ihr wollt, können wir ihn zusammen besuchen. Moment, ich berate mich kurz mit meinen Kollegen. Und? Ein brennendes Grab bei Hawk Knight. Klingt vielversprechend. Klingt verrückt, wenn du mich fragst. Das auch. Aber das ist ja das Reizvolle daran. Na gut, dann fahren wir also morgen zu Mr. Moore, alias Hawk Knight. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Mr. Moore sagte, er wohne sehr einsam. Hier geht's rechts hoch und dann sind wir schon da. Du meine Güte. Was ist denn das? Sieht aus, als käme es aus einem Albtraum. Das Haus war ein wuchtiger Klotz mit tiefschwarzen Mauern. Es war praktisch durchlöchert von Fenstern. Doch auf den zweiten Blick fiel auf, dass sie ungewöhnlich klein waren. So wirkte das Haus viel größer. Doch das war nicht das Auffälligste. Es war schief. Wie halb im Morast versunken, ragte es schräg in den Himmel. Es schien, als würde es schwanken und jeden Moment umstürzen. Wenn es jetzt noch blitzen und donnern würde, würde ich glatt die Flucht ergreifen. Wie spürt man förmlich die Mächte aus der anderen Welt? Hey, ist das da vorne ein Friedhof? Tatsächlich. Kommt, bestimmt finden wir das Grab, um das es geht. Ja, Kollegen, das gibt's doch nicht. Seht doch mal, wer hier begraben liegt. Da. Edgar Allan Poe, das ist dieser Schriftsteller. Dieser Schriftsteller? Sag mal, Poe ist einer der bedeutendsten Autoren des 19. Jahrhunderts. Der Begründer der modernen Kurzgeschichte. Bekannt geworden durch Schauergeschichten. Verzeihung, wusste nicht, dass ich im literarischen Zirkel gelandet bin. Aber Poe ist in Baltimore gestorben. Dies kann unmöglich sein Grab sein. Was steht denn auf den anderen Grabsteinen? Howard Phillips Lovecraft. Das ist nicht tot, was ewig liegt. Ist das der Tod, die Zeit besiegt? Aha. Lovecraft war ebenfalls Verfasser von Gruselgeschichten. Aber er starb wie Poe an der Ostküste. Hey, das Holzkreuz hier ist völlig verkohlt. Ein bisschen kann man noch erkennen. Was steht da? Hawk Knight. Das ist doch das Pseudonym von Alan Moore. Ja. Das ist entweder ein morbider Spaß oder total verrückt. Psst, da vorne am Waldrand ist jemand. Guten Abend. Willkommen auf Blackstone. Mr. Moore, warum kommen Sie denn aus dem Wald? Ich war spazieren. Du hast also wirklich deine Freunde mitgebracht. Ja, darf ich Ihnen unsere Karte geben? Hier, bitte. Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Jo. Ihr seid also tatsächlich Detektive? Ja. Und ein Geheimnis könnten Sie sofort lüften. Was hat es mit diesem Friedhof auf sich? Hier liegen doch nicht wirklich Poe und Lovecraft begraben. Nein, auch wenn ich nichts dagegen hatte. Der Einzige, der hier unter der Erde ruht, ist Bruce Black, der Blackstone entworfen und darin gewohnt hat. Blackstone? Das Haus. Black hat auch diesen Friedhof angelegt. Und warum? Ein Spleen. Er war großer Verehrer der Meister der Gruselliteratur. Und nach Blacks Tod haben Sie das Haus gekauft? Ja, vor 2 Jahren. Aha. Kommen wir zum eigentlichen Fall. Dieses Holzkreuz. Eins könnt ihr mir glauben. Ich habe es nicht aufgestellt. Letzte Nacht sah ich plötzlich Feuer auf dem Friedhof. Ich lief hinaus und da war dieses Kreuz in Flammen gehüllt. Wer kann das denn getan haben? Ich glaube, wir können uns drinnen besser unterhalten. Meint ihr nicht? Es sei denn, ein Friedhof ist für euch der richtige Ort, um darüber zu diskutieren. Also für mich nicht. Na dann kommt. Es ist gar nicht schief. Was? Das Haus. Ich dachte die ganze Zeit, es steht schief. Tut es ja. Tut es nicht. Die Außenmauern sind absolut gerade. Faszinierender Effekt, nicht wahr? Black hat die Fenster, Türme und Erker so entworfen, dass sie leicht schräg stehen. Dadurch scheint es, als würde das Haus zur Seite neigen. Beeindruckend. Hereinspaziert. Blackstone heißt euch willkommen. Ja, dann mal hinein in die gute Stube. Wo ist denn hier der Lichtschalter? Es gibt keinen. Ich zünde die Kerzen an. Da vorne steht ja ein Sarg. Ein Skelett! Darf ich vorstellen, Bruce... Mein Hausgeist. Was? Das Skelett ist an Schnüren aufgehängt. Du musst einen versteckten Mechanismus ausgelöst haben, Peter. Richtig. Eine Holzleiste unter dem Teppich. Mir wäre fast das Herz stehen geblieben. Das ist ja ein echtes Spukhaus. Gibt es etwa noch mehr solche Überraschungen? Wartet es ab. Wow. Überall hängen Masken. Meine bescheidene Sammlung. Nimm Platz. Täusche ich mich oder ist auch dieser Raum nicht ganz gerade? Kein einziger Raum ist das. Die Wände bilden niemals einen rechten Winkel. Dadurch entsteht der Effekt, dass man sich sehr schwer im Haus zurechtfindet. Blackstone ist ein wirklich besonderer Ort. Ja, die dunklen Mächte sind stark zu spüren. Haben Sie einen Verdacht, wer das mit dem Kreuz gewesen sein könnte? Ich nehme an, es sollte mir Angst einjagen. Aber ich hätte deshalb niemals Detektive engagiert. Das war Roxannes Idee. Ach. Naja, ich fand es so spannend, mit Ihnen und den drei Fragezeichen zusammenzuarbeiten. Tja, hier gibt es wohl keinen Fall. Es war ein Streich, nichts weiter. Etwas zu viel Aufwand für einen Streich, finden Sie nicht? Ihr seht mehr Gespenster als ich. Tut mir leid, aber ich muss euch jetzt bitten zu gehen. Da hast du uns ja einen tollen Fall beschafft. Was meinst du damit? Du hast behauptet, Moore wollte unsere Dienste in Anspruch nehmen. Und dann... Komm schon, wir müssen zurück! Mr. Moore! Mr. Moore! Vielleicht ist ihm etwas zugestoßen. Wir klettern durch das kaputte Fenster. Los! Ja! Da muss es in den Flur gehen. Nein, das ist ein Gästezimmer. Oh, verflixt. Dann da lang. Das Badezimmer. Hier geht's lang. Mr. Moore. Vorsicht, Justi. Leiste. Weiter. Mr. Moore. Da ist er. Mr. Moore, ist Ihnen was passiert? Oh mein Gott, Sie bluten. Schnell, die Wunde muss versorgt werden. Das ist Rotwein. Habt ihr das mitbekommen? Ja. Wie ist das passiert? Der Sturm hat die Fenster eingedrückt. Der Sturm? Draußen wird höchstens eine Brise. Dann war das eben was anderes. Wir werden die Fenster untersuchen. Nein, hier wird nichts untersucht. Verschwindet. Wie bitte? Raus! Das gibt's doch nicht. Meine Güte, der ist ja richtig hysterisch. Wir sollten ihn besser nicht alleine lassen. Ja, sondern... Wahrscheinlich würde er sogar die Polizei rufen, um uns loszuwerden. Sag mal, wo ist eigentlich Roxanne? Sie kam nicht hinter uns her, oder? Da drüben steht sie. Da seid ihr ja endlich. Was ist denn passiert? Moore hat uns rausgeschmissen. Warum bist du nicht mitgekommen? Glaubst du, ich setz noch einmal einen Fuß in dieses Haus? Wie du meinst. Wir werden uns jedenfalls morgen bei Tageslicht nochmal hier umsehen. Ja, und wenn Moore uns verjagt? Ich denke, er wird sich bis morgen beruhigt haben. Bis dahin sollten wir uns mit Informationen über Moore und Blackstone versorgen. Das ist eure Aufgabe. Und was machst du? Ich werde etwas untersuchen. Als Justus am nächsten Tag die Zentrale betrat, blinkte die Lampe des Anrufbeantworters. Oh, Anruf. Sie haben eine neue Nachricht. Hi, hier ist Roxanne. Lies mal den neuen Dämonenfeuerband, der Feuerteufel. Er ist heute erschienen. Ihr werdet nicht glauben, was drin steht. Aha, du hattest also Dringendes zu erledigen. Lesen. Dämonenfeuer. Meinst du, es bringt uns weiter? Und ob uns das weiterbringt? Ja, warte, lass uns erstmal berichten, Just. Also, Black war kein sehr erfolgreicher Architekt, da seine Entwürfe so extravagant waren. Trotzdem konnte er es sich irgendwann leisten, sein Traumhaus zu bauen. Oder besser gesagt, sein Albtraumhaus. Blackstone. Ja, ganz genau. Und für den Bau suchte er einen Ort, an dem es, wie er sagte, kosmische Einflüsse gibt. Ja, er hat ewig gebraucht, bis er einen Platz fand, der seinen Vorstellungen entsprach. Blackstone sollte Knotenpunkt für magische Kräfte werden. Ist das nicht irre? Der Bau von Blackstone begann an einem 31. Oktober, also an Halloween. Und am selben Tag, genau ein Jahr später, war das Haus fertig. Und was habt ihr über Moore rausfinden können? Nicht viel. Hauptsächlich Interviews. Ja, interessant ist vielleicht, dass Dämonenfeuer anfangs ziemlich erfolglos war. Dann gab es plötzlich einen Umschwung. Das war genau zu dem Zeitpunkt, als Moore nach Blackstone zog. Vielleicht ist ja doch was dran an den Geistergeschichten. Quatsch. Er redet sich ein, seine Inspiration von übernatürlichen Mächten zu beziehen. Das nennt man Autosuggestion. Aber auch ich habe mich weitergebildet, nachdem Roxanne mir diese Lektüre hier nahegelegt hat. Und was steht drin? Es geht um einen Autor, dessen Beschreibung ziemlich genau Moores entspricht. Er wird von unheimlichen Mächten bedroht. Einem Feuerteufel. Sein Auftauchen kündigt sich durch vier Zeichen an. Die vier Elemente. Feuer, Luft, Erde und Wasser. Danach taucht als letzter Vorbote eine Maske auf, durch den sich der Feuerteufel selbst materialisiert. Natürlich in der Halloween-Nacht. Ja, klar. Und was ist daran so besonders? Die vier Zeichen. Das erste ist das Zeichen des Feuers. In der Geschichte taucht ein brennendes Grabkreuz auf. Bitte? Das zweite ist das Zeichen der Luft. Urplötzlich zieht ein Unwetter auf und es stürmt so heftig, dass sämtliche Fenster im Haus zerspringen. Unglaublich. Und wie endet die Geschichte? Mit dem Tod der Hauptperson. Ach du Scheiße. Da treibt aber jemand ein sehr übles Spiel. Aber das Heft ist doch heute erst erschienen. Genau. Justus Jonas von den drei Detektiven? Hi, hast du das Buch gelesen? Heftchen. Ja, habe ich. Wir diskutieren gerade darüber, wie es möglich ist, dass jemand eine Geschichte zur Vorlage für Anschläge nimmt, bevor sie erschienen ist. Ihr glaubt also immer noch, dass ein Mensch dahinter steckt? Na, ihr werdet schon sehen. Was habt ihr jetzt vor? Wir werden Moore einen weiteren Besuch abstatten. Wenn die Geschichte so weitergeht, wird es heute Nacht das dritte Zeichen geben. Das Zeichen der Erde. Aber diesmal werden wir den Täter schnappen und den Spuk beenden. Das Zeichen der Erde, was ist das für eins? Das Haus wird von Schlangen und Spinnen attackiert. Was? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich da jetzt noch hinfahre. Es würde mich doch sehr wundern, wenn es dem Täter gelänge, Spinnen und Schlangen zum Haus zu locken. Das hättest du im Falle der Fenster auch gesagt. Vielleicht. Aber ich habe gestern eine Scherbe mitgenommen und untersucht. Am Glas befanden sich Rußspuren. Die Fenster wurden mit einer Sprengvorrichtung zerstört. Na, nun komm schon, Peter. Es wird schon nichts Schlimmes passieren. Dein Wort in den Ohren aller Geister und Dämonen. Oben ist Mr. Moore. Er klebt die Fenster ab. Er hat uns gesehen. Ah ja. Er kommt runter. Jetzt bin ich mal gespannt. Tag, Mr. Moore. Wir wollen nicht stören, aber wir würden uns gern den Friedhof ansehen, solange es noch hell ist. Ihr werdet nichts finden. Okay, seht euch um. Ich muss die Fenster abdichten, bevor es dunkel wird. Der Glaser wird ein paar Tage brauchen. Das ist der Nachteil bei schiefen Fenstern. Danke, Mr. Moore. Das Kreuz steht noch genauso da wie gestern. Was genau suchen wir eigentlich, Just? Spuren. Aha. Sucht das Gras ab. Vielleicht findet ihr was. Gut. Ich mach mal einen der Metallbuchstaben mit meinem Taschenmesser ab. So, jetzt. Ich hab was. Peter, ein Streichholz. Ach Mann, das ist die Spur. Kollegen, der Fall ist so gut wie gelöst. Sehr witzig. Ach, Peter. Ich habe auch etwas gefunden. Auf der Rückseite der Buchstaben ist eine Gravur. Miller & Co. NY. Aha, und was bedeutet das? Das gleiche wie dein Streichholz. Kein Dämon der Welt benötigt eins, um ein Kreuz anzuzünden. Und er würde die Metallbuchstaben auch nicht bei Miller & Co. in New York kaufen. New York? Ja klar, New York! Ja Leute, Fluky House, der Verlag, bei dem Dämonenfeuer erscheint, ist auch in New York. Ja, das würde zum Beispiel erklären, warum jemand den Band Feuerteufel kennt, obwohl er noch nicht erschienen war. Könnte sein. Also, hier scheinen keine weiteren Spuren mehr zu sein. Ja, komm, Freunde, kümmern wir uns lieber um die Fenster. Dann können wir ihm auch gleich helfen, sie abzudichten. Aaron Moore erlaubte den drei Fragezeichen, die Fenster zu untersuchen. Auf diese Weise lernten sie den Rest von Blackstone kennen. Lediglich Arbeitszimmer, Schlafraum, Küche und Bad wirkten bewohnt. Die anderen Räume waren kalt und leblos, als warteten sie auf die bösen Mächte, für die sie eingerichtet waren. Oh, ich finde mich überhaupt nicht zurecht. Diese schiefen Räume machen mich wahnsinnig. Mir wird ganz schwindelig davon. Hey, ich habe was gefunden. Was denn? Ein Kabel. Es war zwischen Fensterrahmen und Mauerstein versteckt. Aha. Was könnte das sein? Das kann ich dir sagen, Zweiter. Das Stück einer Zündvorrichtung, mit der die Fenster zum Platzen gebracht wurden. Ah, da kommt Mr. Moore. Vielen Dank, dass ihr mir geholfen habt. Ohne euch hätte ich die Arbeit vor Einbruch der Dunkelheit nicht geschafft. Möchtet ihr was trinken? Ja, gerne. Gut, ich hole euch etwas. Jetzt scheint er ja wieder ganz umgänglich zu sein. Hoffentlich hält das an und er packt endlich aus. Darauf würde ich nicht unbedingt wetten. Kommt! Ja! Mr. Moore, was? Hör mal! Das ist die... Das ist die Rache. Die Rache des Feuerteufels. Beruhigen Sie sich. Das sind doch nur Mehlwürmer. Boah. Nein, ich hätte es nicht tun dürfen. Das ist die Vergeltung für mein Verbrechen. Welches Verbrechen? Bitte, bitte schafft diese Kreaturen aus meiner Küche. Woher kamen die Würmer? Sie waren in dem Glas. Mal sehen. Was ist da drin? Maden. Widerliche, fette, weiße Maden. Ich glaube, mir wird übel. Reißt euch zusammen, Kollegen. Wir müssen diesen Zoo beseitigen. Würmern und Maden geht es in freier Natur ohnehin besser als in einem Küchenschrank. Und wer fragt, wie es mir geht? In den Tassen kringelten sich die verschiedensten Insekten. Angeekelt brachten die drei Fragezeichen sie nach draußen. Nach 10 Minuten war der Spuk vorbei. Vom Schock noch etwas benommen, kehrten sie ins Maskenzimmer zurück. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob ich es fertiggebracht hätte, die Viecher zu entsorgen. Ich will sie nicht beunruhigen, aber vielleicht war das noch nicht alles. Entweder tauchen noch Spinnen und Schlangen auf oder jemand hat sich nicht ganz an die literarische Vorlage gehalten. Was meinst du? Das wissen Sie ganz genau. Ich habe heute den Feuerteufel gelesen. Als ich vorletzte Nacht das brennende Kreuz entdeckte, dachte ich noch an einen absurden Zufall. Als dann aber die Fenster explodierten, wurde mir klar, dass es keiner war. Und wissen Sie, wer hinter diesen Anschlägen steckt? Ja. Nämlich? Es sind die Geister von Blackstone. Hä? Sie wollen mich bestrafen. Angenommen, es gibt Geister in diesem Haus. Warum sollten Sie sie bestrafen? Weil ich sie benutzt habe. Blackstone ist nicht irgendein Haus. Bruce Black hat es aus einem ganz bestimmten Grund gebaut. Er wollte ein Spukhaus haben. Woher? Wir haben recherchiert. Was wisst ihr noch? Nicht viel. Nur, dass Black an Geister und so ein Zeug glaubte. Und dass der Bau an Halloween begonnen und beendet wurde. Ich wusste kaum etwas über Black und hielt auch nicht viel von den Kräften in diesem Haus. Doch dann merkte ich, dass hier tatsächlich seltsame Dinge vor sich gehen. Es ist schwer zu beschreiben. Eher ein Gefühl, nie allein zu sein. Ich fühle mich von guten Mächten umgeben. Im Moment scheinen es aber eher böse Mächte zu sein. Ja, weil ich einen großen Fehler begangen habe. Ich entdeckte eines Tages ein altes Tagebuch von Bruce Black. Darin stand, dass er mit diesem Haus noch andere Absichten hatte. Nämlich? Er wollte die Geister heraufbeschwören. Geister? Black gehörte einer Gruppe von Okkultisten an, die sich die Enigma-Gruppe nannte. Sie traf sich regelmäßig auf Blackstone und führte Teufelsanbetungen, Rituale und so weiter durch. Ihr Wissen bezogen sie aus uralten Schriften, die sie auf der ganzen Welt gesammelt hatten. In einer war ein Ritual beschrieben, mit dem man einen Feuerteufel beschwören konnte. Die vier Elemente, Feuer, Luft, Erde und Wasser, spielten dabei eine wichtige Rolle. Außerdem musste eine Maske beschafft werden, mit der der Feuerteufel erscheinen sollte. Die Enigma-Gruppe vollzog das Ritual. Und erschien der Dämon wirklich? Das weiß ich nicht. Am vierten Tag brechen die Aufzeichnungen ab. Und am fünften starb Bruce Black. Es war der 31. Oktober. Natürlich. Als mein Verlag mich bat, eine Halloween-Story zu schreiben, fiel mir das Tagebuch wieder ein. Ich habe viel geändert, aber die vier Zeichen und die Maske habe ich in die Geschichte eingebaut. Hätte ich das doch nur nie getan. Warum? Was ist daran so schlimm? Der Feuerteufel will sich rächen, weil ich seine Existenz verraten habe. Drei der Zeichen sind schon eingetreten und morgen ist Halloween. Ich kann ihm nicht entkommen. Er hat schon einmal jemanden in den Tod getrieben. Bruce Black. Wie ist Bruce Black eigentlich gestorben? Es war Selbstmord. Selbstmord? Und warum? Der Feuerteufel. Wie dem auch sei, wir können Ihnen versichern, dass kein Dämon hierfür verantwortlich ist. Auf dem Friedhof fand Peter ein Streichholz. Die Buchstaben des Kreuzes stammen von der Firma Miller und an einem der Fenster habe ich diese Zündvorrichtung gefunden. Das klingt einleuchtend, aber ich weiß nicht, wer sowas tun sollte. Die einzigen, die vom Feuerteufel wissen könnten, sind die Mitglieder der Enigma-Gruppe und die Mitarbeiter ihres Verlags. Fällt Ihnen sonst noch jemand ein? Nein. Wer liest denn Ihre Manuskripte, bevor sie veröffentlicht werden? Claudia Passifer, meine Lektorin. Gut, und welches Motiv könnte der Unbekannte haben? Rache. Ja, oder Neid. Jemand gönnt Ihnen den Erfolg nicht. Erpressung. Er will irgendetwas von Ihnen. Wahnsinn. Ein verrückter Fan, dem es Spaß macht, andere zu quälen. Oder es war wirklich der Feuerdämon. Gibt es vielleicht jemanden, der das Haus kaufen will? Solche Leute gibt es immer wieder. Da war auch ein hartnäckiger Bursche, der mich mit Briefen belästigte und hohe Summen bot. Da fällt mir ein, ich weiß nicht mal, ob es ein Mann war. Er oder sie hat nur mit I.Kerb unterschrieben. Das hilft uns also auch nicht weiter. Mist. Wie wäre es denn damit? Jemand will sie aus dem Haus vertreiben, weil er etwas Bestimmtes sucht, das auf Blackstone versteckt ist. Wir können danach suchen, aber dafür brauchen wir Wochen und wir haben nur noch... Einen Tag. Das ist das Problem. Und ein Zeichen steht noch aus, das Wasser. Was passiert denn dem Feuerteufel am vierten Tag? Es regnet Blut. Wie bitte? Ein Unwetter zieht auf und ein Blutregen geht auf das Haus nieder. Wenn das passiert, werdet auch ihr überzeugt sein, dass es der Feuerteufel ist. Oder fällt euch... Mr. Moore, was haben Sie? Was ist mit Ihnen? Ihr wart es. Wie bitte? Leugnet es nicht. Jetzt ist mir alles klar. Nur ihr könnt die Würmer in meine Küche geschleppt haben. Bei allem Respekt, Sir, das ist ja wohl ein schlechter... Ihr handelt im Auftrag der Geister. Der Feuerteufel selbst kann erst in der Halloween-Nacht erscheinen. Vorher braucht er Helfer. Euch. Aber Mr. Moore... Leugnet es nicht. Ich habe euch durchschaut. Verschwindet. Mr. Moore, steckt die Waffe weg. Da staunt ihr was. So etwas braucht man in einem großen, abgelegenen Haus. Den Feuerteufel werde ich nicht vertreiben können, aber seine Diener... Kommt, Kollegen, verschwinden wir. Ich kann's nicht glauben, da bietet man seine Hilfe an, begibt sich in Gefahr und dann sowas. Der hat nicht alle Tassen im Schrank. Wir sollen Gehilfen des Feuerteufels sein. So ein Spinner! Ich wusste ja von Anfang an, dass der nicht richtig tickt. Aber der ist ja völlig ausgerastet vorhin. Also für mich ist die Sache erledigt. Soll er doch mit seinem Feuerteufel bleiben, wo er will. Aber wir haben noch eine Spur zu verfolgen. Die der ominösen Lektorin nämlich. Wäre es nicht möglich, dass sie sich in der Nähe aufhält? Naja. Telefon! Telefon! Justus Jonas von den drei Detektiven. Hi, hier ist Roxanne. Hi. Ich habe unglaubliche Neuigkeiten. Die Maske des Feuerteufels ist heute aufgetaucht. Hier im Laden. Was soll das heißen? Es gibt sie nicht. Es gibt sie doch. Sie ist eine Kreation von Mrs. Goldberg. Heute war ich in ihrer Werkstatt. Und dort habe ich exakt die Maske gesehen, die Mr. Moore im Buch beschrieben hat. Wie ist denn das möglich? Mrs. Goldberg erzählte mir, dass vor 2 Wochen ein Mann in ihren Laden gekommen sei mit dem Auftrag, dass sie ihm nach einer Beschreibung eine Maske anfertigt. Was für eine Beschreibung? Es ist ein Textauszug aus Der Feuerteufel. Und wer war der Auftraggeber? Er hat seinen Namen nicht genannt, aber eine so hohe Anzahlung geleistet, dass sie den Auftrag ohne zu fragen angenommen hat. Und morgen wird er die Maske abholen, weil er sie in der kommenden Nacht braucht, um den Feuerteufel erscheinen zu lassen. Genau. Morgen Mittag. Wunderbar. Ich fahre morgen noch einmal zu Mr. Moore. Bob und Peter kommen dann zu dir in den Laden. Sie werden Mr. X beobachten und verfolgen. Spannend. Darf ich dabei sein? Wenn du brav bist, ja. Bin ich doch immer. Bis dann. Bis dann. Na, das ist ja ein Ding. Just, was zupfst du denn schon wieder an deiner Unterlippe herum? Mir ist gerade etwas eingefallen. Ist es nicht seltsam, dass Mr. X mit seinem Auftrag ausgerechnet in den Laden geht, in dem Aaron Moore Stammkunde ist? Wahrscheinlich Zufall. Oder ein Hinweis auf eine Möglichkeit, die wir außer Acht gelassen haben. Nämlich welche? Dass Mr. Moore selbst hinter der ganzen Sache steckt. Am nächsten Tag trafen Bob und Peter im Laden von Mrs. Goldberg ein. Hi, Roxanne. Hi. Hi. Ihr seid zu spät. Der Unbekannte war schon da. Die Maske ist weg. Justus hatte einige Male beim Verlag Fluky House angerufen, doch Claudia Pacifer war immer in einer Besprechung. Schließlich verließ er die Zentrale und machte sich auf den Weg nach Blackstone. Mr. Moore, machen Sie bitte auf. Wir sollten noch mal über die Angelegenheit sprechen. Mist. Hoffentlich ist da nichts passiert. Ich sehe nach. Wenn Moore mich jetzt erwischt, dann wird er mir erst recht kein Wort glauben. Aber das Risiko muss ich eingehen. Hm? Mr. Moore duscht. Kein Wunder, dass er mich nicht gehört hat. Mr. Moore? Mr. Moore, ich bin jetzt Justus Jonas. Tut mir leid, dass ich hier ins Haus eingedrungen bin, aber... Das Rauschen ist zu gleichmäßig. Da steht gar keiner unter der Dusche. Justus erstarrte. Der Duschwahn, die Wände und der Fußboden vor der Duschwanne waren rot. Mr. Moore lag auf dem Boden, vollkommen blutverschmiert. So ein Mist! Mrs. Goldberg hat den Mann aber eine Rechnung unterschreiben lassen. Hier. Danke. Peter. Peter, ich glaube, ich spinne. Hier, die Unterschrift. E-Curb. Mr. Moore! Mr. Moore! Er muss tot sein. So viel Blut, wie er verloren hat. Mr. Moore! Was? Wo bin ich? In Ihrem Badezimmer. Sind Sie verletzt? Kopf, Schmerzen. Sonst nichts? Nein. Was ist passiert? Woran können Sie sich erinnern? Dusche. Blut. Mein Gott, das Blut. Das ist nicht Ihr Blut, oder? Nein, es kam aus der Dusche. Da war... war plötzlich alles rot. Und dann sind sie aus der Dusche gestürzt und ohnmächtig geworden. Und dabei haben sie sich den Kopf gestoßen. Ich rufe den Krankenwagen. Justus wird staunen, wenn wir ihm erzählen, was wir herausgefunden haben. Ja. Die Zentrale ist noch abgeschlossen. Justus ist noch gar nicht da. Das Lämpchen am Anrufbeantworter blinkt. Ja. Sie haben eine neue Nachricht. Hi, hier ist euer Chef. Wenn ihr wissen wollt, warum ich heute blutüberströmt in Mr. Moores Badezimmer saß, dann kommt nach Blackstone. Bringt eure Schlafsachen mit. Und meine auch. Also bis später. Blutüberströmt? Das klingt ja mal wieder verdammt so, als hätte Just etwas noch Spektakuläreres erlebt als wir. 2 Stunden später kamen Bob und Peter auf Blackstone an. Justus erwartete sie bereits und öffnete die Tür. Was hast du denn gemacht? Hat Mr. Moore etwa... Keine Panik, Zweiter. Moore ist das Opfer. Das Opfer? Was soll das denn heißen? Kommt erst mal rein, dann erzähle ich euch alles in Ruhe. Was denn wirklich Blut? Schweineblut nehme ich an. Ja, und wie kam es bitteschön in die Dusche? Das müssen wir noch herausfinden. Zeit genug haben wir. Ich habe nämlich eben mit Mr. Moore telefoniert. Er hat eine Gehirnerschütterung und einen schweren Schock. Er glaubt jetzt nicht mehr, dass wir hierfür verantwortlich sind. Und ich habe ihm versprochen, dass wir bleiben, um das Haus zu bewachen. Bist du verrückt? Heute ist Halloween. Was machen wir, wenn der Feuerdämon auftaucht? Peter, der Feuerteufel existiert nur in der Fantasie von Mr. Moore. Aber Mr. X gibt es wirklich. Ich glaube nicht, dass er diese Nacht etwas plant, wenn er merkt, dass Blackstone Besucher hat. Außerdem hat er es auf Mr. Moore abgesehen. Schade, dass ihr ihn nicht verfolgen konntet. Aber dafür haben wir noch mehr Antworten. Wir waren nämlich nach unserer Pleite noch im Zeitungsarchiv und haben Artikel rausgesucht, in denen es um Bruce Black und die Enigma-Gruppe ging. Moore hat uns nur die Hälfte erzählt. Ja, pass auf. Vor 2 Jahren, einen Abend vor Halloween, wurden ein paar Leute festgenommen, als sie gerade dabei waren, in ein Museum einzubrechen. Die Enigma-Gruppe? Ja, ganz genau. Und allen voran Bruce Black. Er war nämlich nicht nur Mitglied, sondern Anführer. Black selbst konnte entkommen, die anderen wurden verhaftet. Die Enigma-Leute hatten schon eine ungeheure Anzahl an Kunstdiebstählen begangen. Erinnerst du dich? Moore erzählte uns, sie hätten Schriften zusammengetragen. Sie haben sie geklaut. Tja, die Enigma-Gruppe wanderte in den Knast und dort sitzt sie immer noch. Bei diesem Einbruch hatten sie es jedoch nicht auf die alten Handschriften abgesehen, sondern auf... Eine Maske. Richtig, die Maske des Feuerteufels. Es gibt sie wirklich. Das Original hängt immer noch im Museum. Und Bruce Black? Tja, als die Polizei auf Blackstone ankam, war es bereits zu spät. Bruce Black hatte Gift geschluckt. Er wurde auf seinen Wunsch hin hier begraben. Die Polizei hat Blackstone durchkämmt und viele der gestohlenen Kunstgegenstände wiedergefunden. Nicht alle? Ja, viele sind nie wieder aufgetaucht. Black muss die Gegenstände versteckt und das Geheimnis mit in den Tod genommen haben. Ob unser geheimnisvoller Mr. Curb etwas mit der Enigma-Gruppe zu tun hat? Kommt, Kollegen, gehen wir an die Arbeit. Welche Arbeit? Wir werden Blackstone unter die Lupe nehmen. Peter, du suchst nach den Briefen von Curb. Bob, du nach einer Verbindung zwischen Moore und Black. Okay. Ich werde derweil versuchen herauszufinden, wie das Blut in die Wasserleitung kam. Und wenn wir Moore damit Unrecht tun, wenn er gar nichts zu verbergen hat? Dann schämen wir uns. Aber glaub mir, er hat etwas zu verbergen. Wohl ist mir nicht dabei. Wo soll man denn da anfangen? Ich werde doch jetzt nicht jeden einzelnen Ordner herausnehmen und durchlesen. Die sind beschriftet. Ich werde mir also bestimmt nicht die Finanzamtakten vornehmen. Was haben wir denn da? Ein Ordner mit der Aufschrift Blackstone. Oh, das sieht doch ganz interessant aus. Ah, das ging ja schneller, als ich dachte. Ein Brief. Absender E. Kirk. Ein Kaufangebot, wie Mr. Moore sagte. Ha! Stolze Summe. Und die Adresse? Fehlanzeige. Ein Postfach in Poughkeepsie im Staat New York. Mist. Hätten wir uns aber auch denken können. Es wäre viel zu einfach gewesen. Sag, Peter, du wirst nicht glauben, was ich hier gerade entdeckt habe. Was denn? Urkunden von einem Notar. Na und? Was steht da drin? Das errätst du nie. Der Boden des Kellers war nicht aus Stein, sondern lediglich aus festgetretener Erde, aus der die schwarzen Wände herausragten. Blackstone war nicht ein Stück in den Berg hineingesetzt worden, es wuchs praktisch daraus hervor. Es ist nur ein Keller. Da vorne ist der Heizungskeller. Hier gibt es keine Möglichkeit, den Zufluss zu manipulieren. Mal sehen, ob ich das Zuflussrohr weiterverfolgen kann. Das Rohr scheint aus einer ganz anderen Stelle aus der Wand zu kommen, als es in den Heizraum hineinführt. Diese schiefen Räume stören den Orientierungssinn ganz erheblich. Nein, die Leitung ist um ein gutes Stück verschoben. Also entweder ist die Wand unglaublich dick und das Rohr macht darin einen Knick, oder aber... Da, eine Vertiefung. Mal sehen. Tatsächlich... Ein zweiter Eingang zur Unterwelt. Ob Just inzwischen auch was gefunden hat? Dann hätte er uns schon Bescheid gegeben. Komm, wir gehen zu ihm. Wir müssen ihm unbedingt diese Neuigkeiten erzählen. Aber wir machen es ganz dramatisch, okay? Wir springen ihn so richtig schön auf die Folter, damit er... Die Wand, sie bewegt sich. Tatsächlich. Überraschung. Justus, wo kommst du denn auf einmal her? Was ist das für eine Geheimtür? Eine von vielen. Blackstone ist durchzogen von Geheimgängen. Das ist ja unglaublich. Los, kommt, ich hab längst nicht alles gesehen. Okay. Ja, aber... Also schön. Ich glaube, jetzt kenne ich den wahren Grund, warum Blackstone so schiefe Räume hat. Und warum man sich kaum zurechtfindet. Bruce Black hat das Haus so entworfen, um die Geheimgänge zu verbergen. Da es keine rechten Winkel gibt, fällt niemandem auf, dass die Wände über einen Meter dick sind. Und somit kommt auch niemand auf den Gedanken, dass sie hohl sein könnten. Hier führt eine Leiter nach unten. Die Tunnel sind viel breiter. Kein Wunder, jetzt müssen sie auch nicht mehr in den Wänden verborgen sein. Ob Mr. Moore davon weiß? Immerhin hat er nichts davon erwähnt, als wir überlegten, wie Mr. X ungesehen das Haus betreten konnte. Da hinten liegt der Heizungskeller. An einer Stelle ist in das Wasserrohr eine Zuleitung eingelassen. Daneben steht ein riesiger Kanister, in dem noch Reste des Schweineblutes kleben. Sag mal, meint ihr nicht, dass wir besser umkehren sollten? Immerhin könnte Kirk jeden Moment hier auftauchen. Möglicherweise ist er schon hier. Ich will erst noch wissen, wo dieser Gang hinführt. Irgendwie muss Kirk hier hereinkommen. Es muss einen Eingang von außerhalb des Hauses geben. Und den will ich finden. Sag mal, wir gehen gerade im Kreis. Da vorne ist die Leiter, die wir eben runtergestiegen sind. Ja, tatsächlich. Da will uns jemand auf den Arm nehmen. Kein Mensch baut einen Gang, der im Kreis herumführt. Bruce Black schon. Hey! Was ist? Ich hab was gehört. Du hörst die Flöhe husten. Nein, da war wirklich was. Die Stimme, sie klang irgendwie geisterhaft. Wer ist das? Vielleicht Kirk. Mit dieser Stimme? Vielleicht. Es ist jemand, der von Bruce Black vor vielen Jahren ermordet wurde und nun hier rumspukt. Nun reg dich nicht auf, Peter. Wir werden der Sache auf den Grund gehen. Aus dem Haus. Von oben. Kommt. Es hat aufgehört. Was jetzt? Wir sehen nach. Hier ist eine Geheimtür. Da schleicht jemand über den Flur. Den schnappen wir uns. Auf drei reiße ich die Tür auf. Eins, zwei und drei. Ein Dämon. Das seid ihr ja. Roxanne! Wer denn sonst? Oh. Ach so, die Maske. Hast du mich erschreckt? Was treibst du hier? Wolltest du nicht heute um jeden Preis zu Hause bleiben? Ja, aber ich muss doch einfach wissen, was in dieser Nacht auf Blackstone passiert. Wo wart ihr denn? In einem Geheimgang. Einen Geheimgang? Wir waren gerade dabei, ihn zu untersuchen. Ich bin dabei. Na schön. Ganz schön unheimlich hier. Allerdings. Wir gehen nochmal nach unten. Okay. Ich bin davon überzeugt, dass es hier noch einen versteckten Eingang gibt. Sonst macht dieser Gang überhaupt keinen Sinn. Los, wir klopfen die Wände ab. Hier, Kollegen. Hier klingt es anders. Und wie kriegen wir die nun auf? Vielleicht gibt es hier ja einen versteckten Mechanismus. Zum Beispiel... Der Stein hier. Gute Arbeit, Peter. Wow, eine Treppe. Es geht noch tiefer in die Unterwelt. Da lauern bestimmt Kobolde. Und sie warten schon seit Jahrhunderten darauf, dass du ihnen endlich in die Falle läufst. Keine Kobolde, Bob. Etwas viel Besseres. Hey, etwa der Feuerteufel? Mit etwas Glück auch der. Kommt. Hä? Hier gibt es keine Steinwände mehr. Die Kammer ist direkt ins Erdreich gegraben worden. Da, Dutzende von Metallkoffern. Was auch immer hier aufbewahrt wird, es ist demjenigen so wichtig, dass er es vor allen Einflüssen schützen will. Ja, was mag das sein? Ich glaube, ich weiß es. Wenn mich nicht alles täuscht, befindet sich hier die verschollene Beute aus den Raubzügen der Enigma-Gruppe. Ein altes, ledergebundenes Buch mit einem goldenen Scharnier. Oh. Wow, was ist das denn für ein Prachtschinken? Vermutlich ein europäisches Buch aus dem Mittelalter, das die Enigma-Gruppe irgendwo entwendet hat, weil sie glaubte, es stünden finstere Beschwörungsformeln darin. Ein echtes Zauberbuch! Mal sehen, was in den anderen Kisten ist. Die Maske des Feuerteufels! Ich dachte, die ist im Museum geblieben. Es ist die Kopie von Mrs. Goldberg. Kirk muss sie hier deponiert haben, damit er sie an Halloween griffbereit hat. Ja. Wir sollten vorerst alles hier lassen, damit Kirk keinen Verdacht schöpft. Bin ich froh, da wieder raus zu sein. Es war doch ungeheuer spannend. Das schon, aber auch verdammt gruselig. Und immer müsst du uns einen Schritt voraus sein, Just. Wir haben die erstaunlichste Entdeckung aller Zeiten gemacht und dir fällt nichts Besseres ein, als sie zu toppen und einen verschollenen Schatz zu finden. Was für eine Entdeckung! Ja, Bob hat etwas herausgefunden, das euch umhauen wird. Ja, eine Enthüllung, die die Angelegenheit in ganz neuem Licht erscheinen lässt. Eine Wahrheit, die den ganzen Fall neu aufrollt. Etwas Spektakuläres. Worauf ihr nie kommen werdet. Die Lösung eines Rätsels, von dem wir gar nicht wussten, dass es existierte. Nun sagt schon. Es ist eine Entdeckung. Bob, sag du es ihm. Na, möchtest du nicht, lieber Peter? Nein. Das ist zu viel der Ehre. Also schön. Ich habe Briefe von einem Notar gefunden, die eindeutig belegen, dass Mr. Moore uns angelogen hat. Er hat dieses Haus gar nicht gekauft. Was soll das heißen? Blackstone gehört gar nicht ihm? Doch, aber er hat keinen Cent dafür bezahlt. Sondern? Er hat es geerbt. Aaron Moore ist Bruce Blacks Sohn. Nein! Geh weg! Oh Mann, was für ein blöder Traum. Jetzt kann ich's vergessen, weiter zu schlafen. Der Friedhof. Nur eines der Gräber ist echt. Das von Bruce Black. Bruce Black. Hey, ihr! Aufwachen! Was? Können Sie die Frage nochmal wiederholen? Nenn mir die binomischen Formen. Was? Justus? Ist er da? Der Feuerteufel? Nein, aber ich habe Neuigkeiten. Oh, Justus. Hat das denn nicht Zeit bis morgen früh? Nein, hat es nicht. Ich warne dich, Justus Jonas. Wenn es nichts wirklich Wichtiges ist, dann bringe ich dich um. Es ist wichtig. Wir müssen Bruce Blacks Grab ausheben. Ich kann nicht glauben, dass wir das tun. Ihr seid wahnsinnig. Ich weiß, dass ihr mir nicht glaubt, aber die Wand zwischen den Welten verschwindet. Ihr zieht den ewigen Zorn der Geister auf euch, wenn ihr weitermacht. Nicht nur den. Wenn Mr. Moore herausfindet, dass wir seinen Vater ausbuddeln, wird er uns umbringen. Was wir hier machen, ist Grabschändung. Ist das nicht sogar strafbar? Nur wenn es ein echtes Grab ist. Aber da der Name Bruce rückwärts gelesen ihr Körper gibt, bin ich mir sicher, dass Bruce Black noch lebt. Und deine Geister, Roxanne, die können mir gestohlen bleiben. Moment, ich glaube, ich hab da was. Das ist der Sarg. Schon ziemlich vermodert, das Teil. Ich will gar nicht wissen, wie es da drin aussieht. Was machen wir, wenn du dich geirrt hast, Just? Wenn da jetzt doch Bruce Black drin liegt. Völlig verwest als halbes Gerippe und... Hör schon auf, Peter! Du machst mich noch ganz wahnsinnig. Mit weißen Mahnen, die überall herumkriechen. Ihr dürft den Sarg nicht öffnen. Die Geister. So. Der Deckel ist freigelegt. Dann also los. Oh, ich glaube, mir wird schlecht. Du musst ja nicht hinsehen. Tu ich auch nicht. Mann. Oh, Mann. Ich krieg den Deckel nicht auf. Das ist ein Zeichen. Die letzte Warnung. Lass den Sarg zu und buddelt ihn wieder ein. Er ist wahrscheinlich draufgenagelt. Moment, ich benutze den Spaten als Brecheisen. Okay. So. Was ist? Ist da drin? Keine Leiche. Der Sarg ist voller Steine. Um Himmels Willen, Roxanne, warum hast du dann so geschrien? Da. Er kommt. Der Feuerteufel. Er kommt hierher. Oh mein Gott, lass uns abbauen. Mr. Moore! Was macht ihr da? Seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Wir haben Bruce Blacks Grab geöffnet, um einen Verdacht zu bestätigen. Ihr seid wohl wahnsinnig geworden. Bruce Black ist... Nicht tot. Er hat seinen Tod vorgetäuscht, um der Polizei zu entkommen. Der Sarg ist mit Steinen gefüllt. Das ist der Beweis. Was tun Sie überhaupt hier? Sie sollten doch morgen erst entlassen werden. Ich kann mich nicht länger verstecken. Ich habe den Zorn des Feuerteufels heraufbeschworen und muss mich meinem Schicksal stellen. Und nun... Nun hat Bruce Black sein Grab verlassen. Er hat es nicht verlassen. Er hat nie drin gelegen. Haben Sie mir denn nicht zugehört? Bruce Black ist... Er wandelt als Untoter über die Erde. Ihr habt seine Ruhe gestört. Nun wird die Rache der Geister auch euch treffen. So ein Quatsch! Mr. Moore, es gibt noch einen Beweis dafür, dass dieses Grab von Anfang an leer war. Niemand würde das Grab seines eigenen Vaters so verkommen lassen. Seines Vaters? Sie sind Bruce Blacks Sohn. Sie wussten von Anfang an, dass er noch lebt, nicht wahr? Was hat dieser ganze Feuerteufelzauber wirklich zu bedeuten? Wovon redest du da? Schluss mit den Spielchen, Mr. Moore. Sagen Sie uns endlich... Der Feuerteufel! Da! Im flackernden Schein der Kürbisköpfe stand ein dunkler, formloser Körper. Nur das von erstarrten Flammen umgebende Gesicht schimmerte hölzern. Die Maske des Feuerteufels. Die Stunde der Vergeltung ist gekommen. Unsinn. Das ist nur eine Maskerade. Dieser vermeintliche Dämon ist niemand anderes als Bruce Black. Er könnte niemals wirklich Feuer... Ah! Er setzt die Kürbisse in Flammen. Er kommt auf uns zu. Weg hier. Ich muss mich ihm stellen. Bleiben Sie hier. Er wird Sie verbrennen. Es ist meine Bestimmung. Kommt, Kollegen. Wir müssen ihm helfen. Ja. Aaron Moore, du hast die Geister von Blackstone geweckt und erzürnt. Ja. Du hast den Feuerteufel geweckt. Du wirst diesen Ort verlassen und nie wieder zurückkehren oder auf ewig in meinem Feuer brennen. Blackstone gehört jetzt den Geistern. Kein Mensch, der das Haus nach dieser Nacht betritt, wird es je wieder lebend verlassen. Hören Sie schon auf mit Ihrer albernen Vorstellung, Mr. Black. Niemand glaubt an ihren Feuerteufel. Du zweifelst an der Macht der Geister? Das ganze Haus steht in Flammen. Mein Haus! mein Haus. Geht und kehrt nie wieder zurück. Das ist meine letzte Warnung. Ich... Roxanne, woher... Wie hast du das gemacht? Ich habe ihn niedergeschlagen. Oh, wow, reife Leistung, Roxanne. Wieso warst du plötzlich hinter ihm? Ich bin sofort weggerannt, als er auftauchte. Und dann habe ich mich durch den Wald von hinten angeschlichen. Aber woher hattest du den Mut, einen Dämon zur Strecke zu bringen? Es war ja keiner. Das sagst du? Ich dachte, du glaubst an... Ich habe seine Schuhe gesehen. Als er auf euch zuging, schauten sie unter seinem Umhang hervor. Echte Dämonen tragen keine Schuhe. Nee, und ich dachte, du hättest noch nie einen gesehen. Eine Viertelstunde später saßen sie im Maskenzimmer. Unter dem Umhang des Feuerteufels war einiges zum Vorschein gekommen. Zwei Flammenwerfer, die von einem Benzinkanister auf dem Rücken gespeist wurden, und eine Fernsteuerung, mit der die Feuerstöße auf dem Dach reguliert wurden. Es ist wirklich Bruce Black. Er lebt. Schön, dass Sie endlich wach sind, Mr. Black. Nicht mich soll er dir unschädlich machen, sondern ihn, diesen Betrüger. Betrüger? Ich? Lasst euch bloß nichts von ihm vormachen. Er hat alle belogen. Immer langsam. Zunächst möchte ich einige Fragen beantwortet haben. Vor 2 Jahren wurde die Enigma-Gruppe beim Versuch gefasst, die Maske des Feuerteufels zu stehlen. Sie entkamen und täuschten ihren Tod vor. Wie haben Sie das gemacht? Ach, ein Arzt hat mir geholfen. Er schuldete mir noch einen Gefallen. Er diagnostizierte meinen Tod durch Gift, stellte einen Totenschein aus und organisierte die Beerdigung. Aber zu der Zeit war ich schon längst weg. Sie tauchten also unter und legten sich einen neuen Namen zu. Mr. E. Kerb. Und als genug Gras über die Sache gewachsen war, kehrten sie zurück, um unter diesem Namen ihr Haus zu kaufen. Aber war das nicht viel zu riskant? Das Risiko war mir egal. Blackstone ist mein Haus. Niemand sonst darf hier leben. Es ging ihnen nur um ihr Haus, nicht um den Schatz im Keller? Schatz? Ihr habt die Geheimgänge also gefunden, was? Aber nein, um den Schatz ging es mir ja nie. Den hätte ich mir jederzeit holen können. Dieses Haus ist ein magischer Ort. Ach, noch so ein Spinner. Aber dann kam dieser Betrüger und hat sich das Haus unter den Nagel gerissen. Und er hat auch noch behauptet, mein Sohn zu sein. Stimmt also nicht. Natürlich nicht. Mr. Moore, wie können Sie uns das erklären? Seit ich das erste Mal von Blacks Haus gehört hatte, war ich fasziniert davon. Dann erfuhr ich von seinem Tod und sah meine Chance. Für viel Geld ließ ich Unterlagen fälschen, die mich als seinen Sohn ausgaben. Schließlich erbte ich das Haus mit allem, was ihm gehörte. Warum haben Sie uns nie von den Raubzügen der Enigma-Gruppe erzählt? Ich wollte vermeiden, dass ihr zu neugierig werdet und am Ende mein Geheimnis lüftet. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Black noch lebt. Und von einem Geheimgang habe ich ebenfalls nichts gewusst. Den benutzten Sie, um Ihre Halloween-Show vorzubereiten, nicht wahr? Aber wie haben Sie das gemacht? Die Tunnel unterm Haus haben keinen Ausgang. Doch, es gibt einen zweiten Geheimgang im Keller, der mitten in den Wald führt. Auf der Suche nach einem Druckmittel entdeckte ich eines Nachts Moores Manuskript, der Feuerteufel. Und das er offensichtlich nach der Lektüre meiner Tagebücher geschrieben hatte. Und dann haben Sie einen Plan entwickelt, wie Sie ihn aus dem Haus vertreiben konnten. Als er für ein paar Tage nicht da war, präparierten Sie die Fenster und errichteten auf dem Dach die Flammenwerfer. Bob, würdest du die Polizei rufen? Mit dem allergrößten Vergnügen, Justus. Aber was wird aus mir? Ihr wollt der Polizei doch nicht etwa die ganze Geschichte erzählen. Selbstverständlich wollen wir das, Mr. Moore. Sie haben Urkunden gefälscht und sich Blackstone auf hinterhältige Weise erschlichen. Glauben Sie, Sie kommen ungeschoren davon? Außerdem sagten Sie ja selbst, Sie wollen sich Ihrem Schicksal stellen. So, die Polizei wird jeden Moment hier sein. Ja, Roxanne, das ist dann wohl das Ende deiner Lieblingsheftchenserie. Ja. Es sei denn... Was? Ich habe es nie jemandem erzählt, aber ich habe selbst mal ein Dämonenfeuerbuch geschrieben. Da Mr. Moon nun als Autor für eine Weile ausfällt, wird der Verlag bestimmt begeistert sein, wenn er sofort Ersatz findet. Da wäre ich mir ja nicht so sicher. Aber klar, Ideen habe ich genug. Und wenn sie mir mal ausgehen sollten, wende ich mich einfach an euch. Ihr habt schon so viel erlebt, davon kann man bestimmt einiges verwenden. Und dann erscheinen die Abenteuer der 3 Fragezeichen als Bücher. Was haltet ihr davon? Naja...